Klangfassade. Auf dem Clubdialog Nummer 22 habe ich interessierten Leuten das Projekt kurz vorgestellt und gleich eine Runde durch die Kulturkirche St. Stephani gedreht. Ja, jetzt nehme ich das schon auf. Leider kann das Ding das nicht in dem Stereo abgeben. Dann muss ich das irgendwie mal dem nächsten Mal raustüdeln. So doof sehe ich dann aus. Wir gehen über den Freimarkt. Brüche. Stimmt, die Freimarkt-Folge ist auch ziemlich geil. Also meine Freundin hat so was Ähnliches gemacht für den Projekt gerade. Ja. Sie hat irgendwie so, macht irgendwie ihren Master in Potsdam. Europäische Medienwissenschaft und dann musste heute bei der Ausstellung, hat sie eben drei Freunden auch so eine Aufnahmegerät gegeben und die haben irgendwie so ihren alltäglichen Weg zur Uni, ja, und zur Arbeit so aufgenommen und dann auch dokumentiert. Das ist teilweise ganz witzig. Ich habe ihn selber noch nicht gehört, aber ja, das ist so was Ähnliches. Eigentlich müsste ich mal durchlaufen. Ja, noch ein bisschen. Okay, tschüss. Das sollte aber draufbleiben, ne? Meinst du? Ja, klar. Erste Documented-Folge. Ich stelle mich doch einfach nur einmal rum. Ja, das, was mich ein bisschen stört an dem Aufnahmegerät ist, und ich mache jetzt hier mal einen Stopp.